größte Schwein von allen zog ein in die goldenen Hallen und labte sich an Ambrosia und Wein. Wie kann man nur wie irgendein Vogel